Das Scheitern dieses Aufstandes, eines Aufstandes auch, der wäre er erfolgreich gewesen, vermutlich die Vernichtung der europäischen Juden um die Ermordung jener im Nahen Osten ergänzt hätte und der zudem, weil die Briten aufgrund dessen dann die Zuwanderung von Juden aus Europa nach Palästina gestoppt haben, weitgehend oder illegalisiert haben, ein Aufstand, der also zudem verhindert hat, dass sehr viel größere Zahlen von Flüchtlingen aus Europa rechtzeitig nach Palästina hätten emigrieren können. Das Scheitern dieses Aufstandes bezeichnet die SI als Katastrophe. Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die SI dann 67, also knapp 6 Jahre vor einer Situation, in der Israel im Yom Kippur-Krieg, nämlich einer erneuerten Vernichtung, die tatsächlich ähnliche Ausmaße wie die Shoah hätte annehmen können, nur noch durch massive US-amerikanische Militärunterstützung überhaupt aus dem Weg gehen konnte, ausweichen konnte und das also abwenden konnte, dass ein paar Jahre vorher die SI also sich dafür ausspricht, den israelischen Staat von einer, wie sie sagen, revolutionären arabischen Bewegung auflösen zu lassen. Also wohlgemerkt auch nicht von einer jüdisch-revolutionären Bewegung oder wenigstens einer jüdisch-arabisch-revolutionären Bewegung, sondern tatsächlich von einer arabisch-revolutionären Bewegung. Ganz ähnlich klingt auch eine Formulierung in dem anderen Text, den ich erwähnt habe, Adresse an die Revolutionäre Algeriens und aller Länder, wo es heißt, nur das von den Arabern verwirklichte Modell einer revolutionären Gesellschaft kann die repressiven Kräfte im israelischen Staat auflösen. Also da kommen auch tatsächlich Juden als sowas wie revolutionäre Objekte und Subjekte überhaupt gar nicht mehr vor. Ja. In diesem Punkt, denke ich also, kann man, wenn wir ja über Aktualisierungen reden wollen, in diesem Punkt, denke ich, kann man von der materialistischen Kritik von De Boer und der SI genau gar nichts lernen. Da kann man an nichts anknüpfen und da gibt es tatsächlich, das muss man, glaube ich, in der Deutlichkeit sagen, auch nichts zu retten. Ja. Und es ist dann wahrlich bemerkenswert, dass zum Beispiel Gerhard Hahnloser all diese Punkte, die ich da jetzt angeführt habe, bei seiner Diskussion dieses Textes Zwei lokale Kriege, nämlich im Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, schlicht und einfach verschweigt und der SI auch attestiert eine, wie er sagt, genaue und schonungslose Kritik des despotischen, anti-emanzipativen Charakters der propagierten arabischen Einheit, sowie eine, wie er sagt, geschichtsbewusste Kritik des Zionismus geleistet zu haben. Ja, also das halte ich wirklich für skandalös, so eine Einschätzung von diesem Text. Der Antisemitismus tritt bekanntlich als eine allumfassende Welterklärung auf. Er ist die, ich habe das, wer gestern bei der Präsentation war, dort weiter ausgeführt, er ist die barbarische Reaktionsweise auf den Zwang zu Kapitalproduktivität und Staatsloyalität und gleichzeitig die weitestgehende Einverständniserklärung mit diesem Zwang. Der Antisemitismus, auch und gerade in seiner geopolitischen Reproduktion, also als Antizionismus, ist der Todfeind der Emanzipation und ob eine Beschäftigung eben mit der situationistischen Kritik zu seiner Bekämpfung wird beitragen können, ist, denke ich, ausgesprochen fraglich. Und das vor allem deswegen, und das markiert eben den deutlichen Unterschied zur kritischen Theorie, weil bei den Situationisten jene Fragen, die meiner Meinung nach in heutigen Auseinandersetzungen zentral sind, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also Fragen wie das Verhältnis von Zivilisation und Barbarei, die Bedeutung des Nationalsozialismus für die Kritik der postnazistischen Welt oder eben auch ganz aktuell die Rolle des arabischen und islamischen Antisemitismus. In Zwei lokale Kriege, das ist mein letzter Punkt, schreibt die SI im Hinblick auf den arabisch-israelischen Konflikt, wie immer kann der Krieg, wenn er kein Bürgerkrieg ist, dem Prozess der sozialen Revolution nur einfrieren. Und mit der Rede vom Einfrieren der Revolution hat die SI in gewissem Sinne ja auch recht und sie unterscheidet sich auch in diesem Punkt, würde ich sagen, wohltuend vom abstrakten, völlig geschichtsrevisionistischen Pazifismus, wie wir ihn heute insbesondere in der deutschen Friedensbewegung auch kennen, mit seiner völlig abstrakten Kriegsgegnerschaft. Die Frage aber, die sich jedoch aufdrängt, ist, ob nicht zum Beispiel die alliierte Gewalt gegen Deutschland eben nicht nur die Bedingung für das Beenden des Mordens war, sondern eben auch für die Herstellung von Zuständen, in denen die Revolution zumindest wieder denkmöglich erscheint. Wo Geschichte also eben nicht zum Stillstand gekommen ist. Und daran anschließend eben die Frage, ob die Konstellation, dass eben nur noch eine militärische Intervention von außen den perspektivlosen Morden Einhalt gebieten kann und damit also auch die Grundbedingungen sozialer Revolution, ob es nun intendiert sei oder contre-coeur, weil ja, man kann sowohl in alliierten Armeen im Zweiten Weltkrieg als auch heute bei vielen Militärinterventionen ja niemandem unterstellen, die machen das, um die Bedingungen der Revolution wiederherzustellen. Also sei es intendiert oder sei es contre coeur eigentlich gegen die eigentlichen Intentionen wiederherstellen kann, ob das nicht vielleicht doch nicht nur eine einmalige Angelegenheit war, also in der Konstellation des Zweiten Weltkriegs. Man denke also zum Beispiel nur wenige Beispiele, an den Einmarsch zum Beispiel der vietnamesischen Truppen, nämlich in Pol Pots, Kambodscha, oder auf den Sturz Idi Amins durch Truppen des Dissoziationssozialistischen Tansanias. Diese Ereignisse konnte die SI bei der Niederschrift von diesem Text Zwei lokale Kriege natürlich noch nicht kennen. Ich denke aber, für die aktuelle Debatte sollte man sowas im Auge behalten. Insbesondere, und ich hoffe, also wir haben, können trotzdem auch über all die Sachen diskutieren, die du aufgerissen hast, und dass ich da jetzt nicht so ein riesiges Fass aufmache. Ich will das abschließend aber ganz bewusst trotzdem erwähnen. Ich glaube, dass man das vor allem deswegen im Auge behalten muss, weil wir ganz aktuell genau diese Diskussion werden führen müssen in Zukunft, nämlich hinsichtlich einer eventuell notwendigen militärischen Intervention im Iran, wo es um die Verhinderung einer Aufstockung dieses Regimes, was immerhin offen ankündigt, den Staat Israel zu vernichten und zu zerstören, eine Verhinderung des iranischen Vernichtungspotenzials mit Nuklearwaffen geht. Eine militärische Intervention, wo ich denke, die einzig irgendwie noch, was ich mir vorstellen könnte, so waren auf diese Situationen und Alternativen, die dann da irgendwie sind, gerade für eine emanzipatorische Kritik sind. Das Einzige, was mir da fordert, was man bloß noch fordern, einfällt, was man noch fordern könnte, wäre, dass die Hauptlast für so eine militärische Intervention, so sie denn notwendig werden sollte, nicht der Staat Israel alleine zu tragen hätte, sondern dass man klipp und klar machen muss, das ist nicht allein das Problem Israels, wenn es einen nuklear bewaffneten Iran gibt, sondern das ist tatsächlich eine Bedrohung, eine Gefahr, eben nicht allein nur für das, was man westliche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort nennt, sondern aus der Perspektive materialistischer Kritik auch. Das ist tatsächlich eine Bedrohung für alles, worum es auch materialistischer Kritik, Emanzipation und so weiter und so fort geht. Wobei, das könnte man auch weglassen, es reicht eigentlich, wenn man sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat. Das heißt, es geht bei der Verhinderung der Aufstockung des Irans mit Nuklearwaffen um nichts anderes, um die Verhinderung der Möglichkeit einer zweiten Shoah. Soweit noch zusätzlichen Input. Ich weiß nicht, wie wir jetzt fortfahren. Wir haben jetzt fast 2 Stunden vollgequatscht, ob wir jetzt einfach mal eine Pause machen oder ob wir versuchen, in die Diskussion einzusteigen. Das müsstet ihr, glaube ich, selber sagen.